Hobby Roboter ist so allein. Hobby will nie mehr so einsam sein. Er sucht eine Roboterbraut mit silbergrauen Augen. Und sie zu küssen und berühren und an ihr rumzuschrauben. Hand in Hand gehen sie so weit, die Batterie zieht.